Das tropische Sri Lanka sorgte also für einen Umbruch in unseren Kenntnissen darüber, wie Menschen sich so schnell rund um die Welt verbreiten konnten. Im Gegensatz zu vielen anderen Homininen strebten sie nicht immer nach offenen oder gemischten Umgebungen und sicher gingen sie nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Nun stellte sich die nächste Frage: Wovon ernährten sich diese Menschen? Und wie verschafften sie sich ihre Nahrung? Glücklicherweise hat Sri Lanka der weltweiten Archäologie, im Gegensatz zu vielen anderen tropischen Teilen der Welt, noch mehr zu bieten. Wegen der kühleren Bedingungen im Inneren der Höhlen sind dort viele Spuren organischer Überreste erhalten geblieben. Im Rahmen seiner neuesten Arbeiten erforscht Oshan zusammen mit mehreren internationalen Partnern die Belege für Technologie, Pflanzen und Tiere, die man in diesem Teil der Welt an den archäologischen Fundstätten zusammen mit unseren spezialisierten Vorfahren nachweisen kann. Seit die ersten Menschen hier vor 45.000 Jahren in die Regenwälder kamen, jagten sie in Gruppen kleine, schnelle Tiere. Bei Säugetierüberresten aus der Zeit vor 45.000 bis 3.000 Jahren, die man an den Fundstätten entdeckte, handelt es sich zu ungefähr 70% um Kleinaffen und Riesenhörnchen. Charakteristische Schnitt- und Brandspuren an den Überresten deuten auf eine Zubereitung durch Menschen hin. Kohlenhydrate erhielten die Menschen reichlich aus den stärkehaltigen Nüssen von Pilinusbäumen und vielleicht auch von wilden Bananen und Brotfrüchten. Ergänzt wurde ihre Ernährung durch Schnecken, die in den nahegelegenen wasserreichen Bächen lebten. Nach Oshans Überzeugung zeigen solche Funde, dass die tropischen Wälder ebenso reichhaltig oder sogar reichhaltiger sein können als trockene Graslandschaften, wenn man sie auf die richtige Weise und mit den richtigen Kenntnissen nutzt. Manche Gruppen der indigenen Wanyala-Eto jagten noch bis zum Beginn der britischen Kolonialzeit Waldtiere, fingen Fische, kletterten auf Bäume, um sich Honig zu beschaffen und fanden sowohl in den feuchten als auch den trockenen Wäldern der Insel mehr als genug zuckerreiche pflanzliche Nahrung. Es waren keine öden, grünen Wüsten, sondern Wälder des Überflusses. Das galt insbesondere für die höchst anpassungsfähigen Menschengruppen, die diese Wälder zu ihrer Heimat machten. Die Werkzeuge, die diese Frühmenschengruppen in Sri Lanka hinterließen, liefern ebenfalls eine neue ökologische Sichtweise auf einige Schlüsseltechnologien und Neuerungen, die mit Homo sapiens einhergehen. Pfeile und Bogen sowie leistungsfähigere Steinwerkzeuge wurden oft mit afrikanischen Graslandschaften oder der europäischen Tundra in Verbindung gebracht. In Sri Lanka verwendeten die Menschen jedoch Affenknochen zur Herstellung von Pfeilspitzen und winzige Steinwerkzeuge, Mikrolithen, wurden vermutlich ebenfalls am Schaft von Speeren und Pfeilen angebracht. Ähnlich verhält es sich mit der Kleidung. Sie galt oft als kluge Anpassung der Menschen an die niedrigeren Temperaturen in Europa oder Sibirien. Aber auch aus dem feuchtheißen Sri Lanka und der Zeit vor 45.000 Jahren gibt es Hinweise, dass Menschen Tierhäute bearbeiteten, vielleicht um sich damit vor Mücken und Blutegeln zu schützen. Ocker, Perlen aus Muschelschalen und Belege für einen Fernhandel mit Gruppen von Küstenbewohnern zeigen, dass es tief im Dschungel dieser südasiatischen Insel ein sehr menschliches Repertoire sozialer Vernetzung gab. Die faszinierenden Funde aus den tropischen Wäldern Sri Lankas sprechen dafür, die Suche nach Spuren für die Ausbreitung der Menschen im späten Pleistozän breiter anzulegen.